sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Wir sind keine Proleten, wir haben einen Stil in unser Trinkeroutfit steckt viel Liebe und Gefühl. Wir sind keine Proleten, die schüchtern nicht verklemmt. Wir stecken voller Action, wir sind cool, niemals gehemmt. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Stecken voller Kraft, unser Hobby ist das Saufen, Alkohol, unser Lebenssaft. Und ziehen wir auf eine Fete, meist mitten in der Nacht. Da bleibt kein Auge trocken, wird gefeiert und gelacht. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder, wir sind jeden Tag blau. Hey, wir sind Flaschenkinder und wir saufen wie eine Sau. Wir sind Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Flaschenkinder. Wir sind Flaschenkinder. Wir sind Flaschenkinder. Wir sind Flaschenkinder. Wir sind Flaschenkinder. Kinder, Kinder, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Flaschenkinder.

Wald. So machte ich mich auf die Suche nach meinem meistgeliebten Bein. Schwang mich auf den Ledersattel und ritt mir die Seele aus dem Leib. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Ich reite nachts durch die Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Auf der Suche nach meiner Mary. Nach Tagen fand ich eine Fährte. Sie führte weit ins Land hinein. Ich ritt durch Flüsse und durch Täler. Wo konnte meine Mary bloß sein? Ich traf einen alten Indianer. Sein Name war Socke der Prairie. Ich fragte ihn nach meiner Mary. Er sagte, Apachen hätten sie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Ich reite nach Tricky Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Auf der Suche nach meiner Mary. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Ich reite nachts durch die Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Auf der Suche nach meiner Mary. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Ich reite nachts durch die Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Auf der Suche nach meiner Mary. Halten durch die Prairie. Ich killte 300 Indianer, doch meine Mary fand ich nie. Noch heute sitze ich im Sattel, auf der Suche Tag ein und auch Tag aus. Solange ich meinen Wald nicht finde, reite ich nie wieder nach Haus. Ich bin ein Cowboy und bin einsam. Ich reite nach durch die Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam, auf der Suche nach meiner Mary. Ich bin ein Cowboy und bin einsam, ich reite nachts durch die Prairie. Ich bin ein Cowboy und bin einsam, auf der Suche nach meiner Mary. Steht eine Gestalt, sie sieht finster.

streben brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Deutschland, du mein Vaterland, ich verliere den Verstand. Wenn ich all die Schwarzen seh, tut's mir in der Seele weh. Deutschland, du mein Vaterland, ich verliere den Verstand. Bitte schickt die Fremden raus, schickt sie bitte fort nach Haus. Deutschland, Deutschland, du mein Vaterland, Deutschland, Deutschland, du mein Vaterland, Deutschland, Deutschland, du mein Vaterland, Deutschland, Deutschland, du mein Vaterland. Deutschland, den Deutschen, Deutschland, den Deutschen, Deutschland, den Deutschen. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Wemix, Wemix, Wemix, Wemix. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Wemix, Wemix, Wemix, Wemix, Wemix, Wemix. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Wemix, Wemix, Wemix, Wemix, Wemix. Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka, Tanaka. Warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Sie fressen ständig Knoblauch und stinken wie eine Sau. Sie kommen hier nach Deutschland und leben hier für lau. Sie bauen hier nur Scheiße und machen hier nur Dreck. Man muss sie einfach töten, alles andere hat keinen Zweck. Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Türke, Türke, was hast du getan? Türke, Türke, warum machen du mich an? Schickt sie endlich weg.

Original die Oberhand. Du kannst es sehen an jeder Wand. Hooligans, die Macht ist da. Hooligans, wie wunderbar. Hooligans, die weite Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen immer mehr. Macht den Bullen das Leben schwer. Hooligans, die weite Macht. Hooligans kamen über Nacht. Oh, Hooligans kamen immer mehr. Macht den Bullen das Leben schwer. Honky Dong, Monkey Dong, Honky Bonky Donkey Dong, Honky Dong, Donkey Mong, alles in der Pappkarton. Thank you.